Kennt ihr diese Momente auf Reisen, in denen man einfach innehalten muss, weil man das, was man sieht, einfach viel zu krass findet? Weil ich verdammt gut darin bin, eine Fotze glücklich zu lecken und eine Frau oral so richtig zu befriedigen. Fotze glücklich zu lecken. Fotze. Fotze glücklich. Der ist wie sein Schatten, der zieht schneller als Lucky Luke. 2 Gramm, 3 Gramm, 1 Gramm. Sus.